Man ging mit ihr flussabwärts zur alten Frau auf dem Berg hoch über dem Wasser, die über alles Bescheid wusste. Sie hatte sich vor der Alten gefürchtet, das weiß sie noch, aber nicht verstanden, was da geschah. Sie war ja noch klein. Sie erinnerte sich an Rauch, gemurmelte Worte. Es zischte und tausend Gerüche bissen ihr in die Nase. Es wurde gesungen. Sie wurde auf eine Matte gebettet. Sie sah noch, wie die Alte lange mit den Leuten aus dem Lager sprach. Dann schlief sie ein. Sie träumte von einem Rehbock, dem sie durchs Unterholz folgte. Seither sollte sie im Lager bleiben. Die Eltern hatten ihr verboten, in den Himmel zu gucken. So saß sie da, nach vorne gebeugt. Das war am sichersten. Auch vermied sie so die ängstlichen Blicke der anderen. Sie grübelte, was mit ihr geschah. War sie allein, neigte sie den Kopf nach hinten und drehte ihn zur Seite. Sie wollte wissen, was sich ihr zeigte, wollte erfahren, ob sie mit diesen Wesen, es waren doch solche, sprechen konnte. Sie hörte den Erwachsenen zu, kannte bald alle Geschichten. Das waren die einzigen Abenteuer, die sich ihr boten. Sie war so neugierig. Sie half, wo sie konnte, und lernte schnell. Ob es darum ging, Weiden zu flechten, nicht ohne vorher die Rinder abzuschaben. Sie erfuhr, wie man Kräuter und Pasten anrührte, Farbe herstellte und welche Zeichen wo auf den Körper zu malen waren. Sie war geschickt im Herstellen von Pfeilspitzen. Kaum wurde ein Tier ins Lager gebracht, war sie die Erste, murmelte wie die anderen die Worte, mit denen dem Tier gedankt wurde, dass es den Menschen half zu leben. Bald sprach sie laut mit. Irgendwann war sie die Einzige, die zu den Geistern der Tiere sprach. Ganz gleich, was sie tat es höchst konzentriert. Oft versank sie in einer Traumwelt. Die Dinge redeten zu ihr. Sie lernte, ihre Träume zu lenken. Immer ging es hinaus in den Wald, an den Fluss. Sie sprach mit den Tieren und Wesen, die sie nicht kannte. Den Rehbock traf sie häufig. Sie erlebte Abenteuer und versuchte so oft wie möglich in dieses Reich, jenseits des Alltags, zurückzukehren. Wenn sie dann den anderen davon erzählte, weiteten sich deren Augen, bald auch deren Ohren. Man bat sie zu schildern, was sie da sah.